immer bei mir, alle Zeit, für und für, denn ich kann ohne dich nicht glücklich sein. Jeder Tag ohne dich hat nur Kummer für mich, darum lass mich nie mehr allein. Bleib immer bei mir, alle Zeit für und für, bis ans Ende lass uns zusammen gehen. Denn wenn du bei mir bist und dein Arm mich umschließt, ist das Leben erst wirklich schön. Das Glück ist da, sei du mir nah, du machst die Welt mir hell und schön. Du bliebst allein, was ich erträum, drum lass ich dich nie wieder gehen. Bleib immer bei mir, alle Zeit für und für, denn ich kann ohne dich nicht glücklich sein. Jeder Tag ohne dich hat nur Kummer für mich, darum lass mich nie mehr allein. Bleib immer bei mir, alle Zeit für und für, bis ans Ende lass uns zusammen gehen. Denn wenn du bei mir bist und dein Arm mich umschließt, ist das Leben erst wirklich schön.